SWR 2 Hörspiel. Heute setzen wir unsere Hörspielreihe Mauerschau zu 60 Jahren Gründung der DDR und 20 Jahren Mauerfall fort. Sie hören das Hörspiel In einer dunklen Welt, das Günther de Bruijn nach einer Erzählung von Stefan Hermlin geschrieben hat. 1965 wurde es im DDR-Rundfunk urgesendet. Im Anschluss an das Hörspiel erzählen Walter Niklaus, der Regisseur dieser Produktion, und Peter Koslicki, ehemaliger Dramaturg im DDR-Rundfunk, aus ihrer Hörspielarbeit. Beide kamen in den 60er Jahren zum Rundfunk. Walter Niklaus, 1925 in Köln geboren, inszeniert bis heute Hörspiele. Anfang der 50er Jahre erhielt er am Konservatorium in Erfurt seine Schauspielausbildung und wurde dann Theaterregisseur. Neben seiner Rundfunkarbeit inszenierte er weiter an Theatern, sprach synchron und spielte in Film- und Fernsehproduktionen. 1974 wurde ihm der Kunstpreis der DDR verliehen. Peter Koslicki, geboren 1936, kam als Theaterwissenschaftler zum Hörspiel. Nach der Wende begann er, das zu machen, was er eigentlich schon in den 60er Jahren beim Hörspiel tun wollte, zu schreiben. Allerdings wechselte Peter Koslicki das Medium und schreibt heute für den Film. In einer dunklen Welt. Ein Hörspiel von Günther de Bruijn nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Stefan Hermlin. London Airport, London Airport. The plane from Warsaw has just landed. London Airport, the plane from Warsaw has just landed. Herr Rabe? Ja? Mein Name ist Arnold. Im Auftrag von Mr. Jenkins möchte ich Sie in London herzlich begrüßen. Vielen Dank. Mr. Jenkins bat mich auch, Ihnen behilflich zu sein, falls es Ihnen recht ist. Es ist mir sehr recht. Mr. Jenkins erwartet Sie bereits heute Abend. Sie werden wohl von der Reise ermüdet sein, aber es war nicht anders einzurichten. Er muss nach Übersee und möchte das Gespräch mit Ihnen nicht seinen Mitarbeitern überlassen. Ich glaube, er hat großes Interesse an Kontakten mit Schriftstellern Ihres Landes. Ja. Wir fahren wohl am besten erst in Ihr Hotel, nicht wahr? Sagen müssen Sie mir nur noch, was Sie sonst in London vorhaben und wie ich Ihnen behilflich sein kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon so einen kleinen Plan gemacht. Mr. Jenkins gab mir auch noch ein paar Tipps. Zum Beispiel Mr. Baldwin. Einer unserer interessantesten jüngeren Autoren brennt darauf, Sie kennenzulernen. Wenn Sie einverstanden sind, können wir das vielleicht morgen Nachmittag, dachte ich. Ja, gerne. Ich möchte mir nur ein paar Stunden für eine Verabredung freihalten. Natürlich. Wann dachten Sie etwa? Ich werde nachher gleich mal telefonieren. Vielleicht ist es möglich, dass Sie das hier noch erledigen. Dann können wir uns unterwegs schon überlegen, wie wir die anderen Sachen arrangieren. Gut. Haben Sie passendes Geld? Sie brauchen 3 Pence. Ja, danke. Sie haben doch mein Angebot nicht falsch aufgefasst. Ich wusste natürlich nicht, dass Sie Bekannte in London haben. Aber nein, ich werde Ihre Hilfe gerne in Anspruch nehmen. Ich habe hier keine Bekannten mehr. Die Dame, mit der ich reden will, habe ich noch nie gesehen. Hello? Mrs. Young? I want to speak with Mrs. Young. I'm speaking. Mein Name ist Rabe. Guten Tag, Herr Rabe. Ja, ich erinnere mich. Sie sind in London? Ich schrieb Ihnen doch. Ich weiß, ich weiß. Ich habe oft über Ihren Brief nachgedacht. Aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Sie wirklich nach London kommen würden. Darf ich Sie um ein Gespräch bitten, Mrs. Young? Wie lange sind Sie hier? Übermorgen Abend muss ich weiter nach Edinburgh zu den Festspielen. Heute bin ich mit einem Verleger verabredet. Vielleicht würde es Ihnen morgen oder übermorgen passen. Mein Gott, wie lange das alles her ist. Viel wird es nicht sein, was ich Ihnen sagen oder zeigen kann. Ein paar Familienbilder, einige Briefe vielleicht. Für mich ist die geringste Kleinigkeit wertvoll. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Es kommt mir alles sehr überraschend. Verzeihen Sie, aber ich kann mich so plötzlich schlecht entscheiden. Könnten Sie mich vielleicht heute Nachmittag noch einmal anrufen? Selbstverständlich. Um 17 Uhr vielleicht. Einen Moment bitte. Herr Arnold! Ja? Wann müssen wir heute weg? Spätestens 16:30. Mr. Jenkins wohnt außerhalb. Hören Sie, Mrs. Young? Ja? Kann ich schon um 16 Uhr anrufen? Gut, also bis 16 Uhr. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen, Mrs. Young. Steigen Sie bitte ein. Ihr Gepäck ist schon verstaut. Haben Sie was erreicht? Ja und nein. Sie weiß noch nicht, wann sie Zeit für mich hat. Ein schlechtes Zeichen, wenn Frauen sich Bedenkzeit ausbilden. Nein, nein. Sie ist die Schwester eines verstorbenen Freundes. Ach so. Sie muss jetzt schon über 40 sein. Jahrzehnte älter als er geworden ist. Sie ist verheiratet, schon lange. Aber es hilft mir nicht, dass ich das weiß. Ich habe nur das Bild von mir, das ich mir damals von ihr gemacht habe. Nach Hermanns Bild. Und nach dem, was er mir über sie gesagt hat. Wundert Sie nicht, dass Sie in England von einem Deutschen begrüßt werden? Ich habe mir schon überlegt, aus welcher Gegend Sie wohl stammen mögen. Ich war hier in der Gefangenschaft. Das heißt nicht hier, sondern weiter im Norden, Newcastle. Dann blieb ich freiwillig länger, weil ich nicht wusste, wohin. Dann habe ich hier geheiratet. Na, ich denke, Sie werden meine Frau kennenlernen. Das würde mich freuen. Mit Deutschen komme ich kaum in Berührung. Wozu auch? Aber als Mr. Jenkins von Ihnen sprach, habe ich mir gedacht, ich könnte Ihnen vielleicht behilflich sein. Ich weiß, wie scheußlich es ist, wenn man sich nicht auskennt. Und dann die fremde Sprache. Sie arbeiten in Jenkins Verlag? Ja. Aber ich habe nichts mit Literatur zu tun. Ich bin so eine Art Buchhalter bei ihm. Die rechte Hand in Geschäftsfragen. Meinetwegen könnte er auch mit Seifenpulver handeln. Es kränkt Sie doch nicht, wenn ich das sage. Ganz und gar nicht. An Mr. Jenkins bin ich geraten, weil er zur Verwandtschaft gehört. Zu der meiner Frau natürlich. Ihre Stimme war nichts anzumerken. Weder Freude noch Überraschung, noch Ärger oder Trauer. Er ist... Eine völlig fremde Stimme. Warten Sie. Und ich habe erwartet, etwas von Hermanns Stimme wiederzufinden. Von der Stimme, die einmal sagte, ihr würdet gut zueinander passen. Ja, er ist der Onkel der Schwägerin meiner Frau. Sie und ich. Ob er ihr das auch gesagt hat? Nein, nicht der Onkel, der Cousin. Und als ich ihn fragte, seht ihr euch ähnlich, sagte er, ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube ja. Naja, oder so ungefähr. Und da war das Bild fertig. Wenn man das überhaupt noch als verwandt bezeichnen will. Um 16 Uhr also. Das ist Battersea. Gleich kommen wir über die Themse. Ich weiß. Sie kennen London? Ich habe hier ein paar Monate gelebt, 1936. Und ich habe gedacht, ich hätte es mit einem völlig Unkundigen zu tun. Ich hätte mich eben doch ein bisschen besser über Sie informieren sollen. Aber es ging alles so schnell. Entschuldigen Sie bitte. Dazu ist keine Ursache. Der Gedanke, dass jemand aus dem Osten kommen und London kennen könnte, lag mir völlig fern. Da kann ich meinen schönen Plan wohl in den Papierkorb werfen. Das steht durchaus noch nicht fest. Ich war vor fast 30 Jahren hier. Und Mr. Baldwin zum Beispiel interessiert mich sehr. Latest news in Jim Carters murder trial. Here's the Daily Telegraph. Sie waren also Emigrant hier? Ja. Es ist wirklich ärgerlich, dass ich nicht wenigstens ein Buch von Ihnen kenne. Das ist übrigens Hyde Park. Erkennen Sie ihn wieder? Oh ja. Ich wohnte damals in der Gegend von Portland Place, Regent's Park. Seymour Street. Eine Straße mit sauberen, abweisenden Häusern. Seymour Street kenne ich gut. Eine schöne, stille Straße. Kaum glaublich, dass es so dicht am großen Verkehrszentrum liegt. Am deutlichsten erinnere ich mich an den Weg, den ich jeden Morgen machte. Am Marble Arch vorbei. Die Uhr zeigte immer 7.15 Uhr. Park Lane, Hyde Park Corner, Belgrave Square. Ihr Freund, der Bruder der Dame, Sie kennen ihn aus dieser Zeit? Nein. Wir haben zusammen illegal gegen Hitler gearbeitet. Er wurde 35 verhaftet. Ich konnte fliehen. Später haben sie ihn umgebracht, 1940 im Steinbruch von Buchenwald. Ich erfuhr es nach dem Krieg davon, als ich in einer Ausstellung sein Bild sah. Und seine Schwester ist emigriert? Nein. Sie ist erst kurz nach dem Krieg hierher gekommen, als Frau eines britischen Offiziers. Hatte sie auch mit dem Widerstandskampf zu tun? Ich glaube nicht. Damals jedenfalls noch nicht. Von ihr weiß ich kaum etwas. Ich will mit ihr über den Bruder reden. Sie wollen über ihn schreiben? Vielleicht, ich weiß noch nicht. Was besonders Angenehmes haben Sie sich da ja nicht vorgenommen. Immer traurig sowas. Aber wir sind da. Das Zimmer ist auf Ihren Namen vorbestellt. Ich dachte, ich hole Sie wieder ab. Ich wollte Sie gern zum Essen in den Savile Club einladen. Aber wann? Vielleicht lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Ich möchte mich gern noch etwas ausruhen. Der Abend wird anstrengend sein. Also, um drei? Gut, um drei. Please, sir. That is your room. Well, thank you. Alt, aber gediegen. Und das Bett? Eigentlich war es Unsinn, Arnold erst wegzuschicken. Schlafen kann ich jetzt doch nicht. Ich bin zu unruhig. Warum eigentlich? London ist mir vertrauter, als ich gedacht habe. Ob die Alte noch lebt, bei der ich damals gewohnt habe? Unmöglich. Sie müsste ja über 100 sein. Mein Gott, wie lange das her ist. Das kam ziemlich abweisend. Was habe ich denn erwartet? Soll sie froh darüber sein, an die Schrecken von damals erinnert zu werden? Plötzlich kommt jemand, der behauptet, ein Freund ihres Bruders zu sein. Weiß ich, ob Hermann jemals von mir erzählt hat? Vielleicht steht ein misstrauischer Mann hinter ihr, der die Deutschen nicht mag. Eine Jugendliebe vermutet. Da wäre sogar etwas Wahres dran. Ich habe sie geliebt. Von fern nur, aber ich habe sie geliebt und bewundert, weil Hermann immer bewundernd von ihr gesprochen hat. Nicht oft, aber das hat sich festgesetzt. Er war nicht viel älter als ich, nur ein paar Jahre, aber viel reifer, kühler, wissender. Es lag nahe, seine Urteile zu eigenen zu machen. Auch über seine Schwester. Vielleicht ist etwas davon in meinem Brief zu spüren gewesen. Oder in meinen Worten am Telefon vorhin. Aber das ist ja Unsinn. Unsinn wie meine Enttäuschung. Und trotzdem. Ich werde Hemmungen bei ihr überwinden müssen, das ist klar. Vielleicht hält sie das, was sie weiß, für unwichtig. Vielleicht denkt sie, mich interessiert nur Hermanns politische Arbeit, von der sie wenig weiß. Ich muss mir jedes Wort genau überlegen. Darf sie nicht vor den Kopf stoßen. Es geht um sein Andenken, Mrs. Young. Um den Kampf gegen das Vergessen, das mir Angst macht, wenn ich es rings um sich ausbreiten sehe. Aber was weiß ich über ihn? 2 Jahre war er Instrukteur unserer illegalen Gruppe. Ich höre noch seine abwechselnd hastende und zögernde Stimme. Manchmal lächelt er. Manchmal ist sein Gesicht nachdenklich. Manchmal nur zerquält und tot. Und es wird immer undeutlicher. Es darf nicht ganz vergehen, Mrs. Young. Ich kenne ihn so. Ernster als seine Altersgenossen und doch noch sehr jung. Einer, der seine Zeit liebte und verändern wollte und noch nicht wusste, was auf ihn zukam. Schreiende Schmerzen, Enttäuschung, Tod. Aber wie kennen Sie ihn? Wodurch wurde er, wie ich ihn kannte und liebte? Wie war er zu Ihnen, zu Ihrer Mutter? Welche Rolle spielte Ihr Vater in seinem Leben? Er hat ihn nie erwähnt. Nur Sie, Mrs. Young, können mir helfen. Das Essen ist genießbar hier. Nicht wahr? Es ist überraschend gut. Meine Erinnerungen an die englische Küche sind nicht besonders angenehm. Sie konnten damals sicher auch nicht in den besten Lokalen essen. Das stimmt. Aber Sie haben recht. Das Essen im Savile Club ist tatsächlich eine Ausnahme. Nur finde ich, die Deutschen haben wenig Grund, über englische Kochkünste zu schimpfen. Ein Volk, das seinen Tag mit Marmeladenbrötchen beginnt. Es gibt vieles Erfreuliche hier bei uns. Eins davon ist das ausgiebige und schmackhafte Frühstück. Sie sehen dauernd auf die Uhr. Es ist noch nicht ganz 4. Trinken Sie ein Bier mit? Gern. Waiter, 2 Beer, please. Aber um auf unser Programm zurückzukommen. Meine 0815 Touristenbesichtigung ist also nichts für Sie. Ich meine die Bärenmützen, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square und sowas. Aber was sonst? Soho vielleicht, so ein richtiges Nachtleben. Dazu müsste ich aber einen Freund mitnehmen, denn ich kenne mich da nicht aus. Einen Abend würde ich Sie auch gern bei mir zu Hause sehen. Ich würde noch ein paar Bekannte einladen. Ich denke, Sie als Schriftsteller sind daran interessiert, Menschen kennenzulernen. Vielleicht sogar besonders solche, die nichts mit Literatur zu tun haben. Ich habe auch den Theaterplan mitgebracht. Hier, sehen Sie. Vielen Dank. Aber es wird wohl besser sein, wenn wir abwarten, was mein Gespräch mit Mrs. Young ergibt. Natürlich. Das Telefon ist gleich links im Flur. Zum Wohle. Ich hoffe, unser Bier schmeckt Ihnen. Sie müssen mir sagen, was Sie sehen möchten. Vielleicht möchten Sie auch nur allein durch die Straßen schlendern. Es kann ja auch sein, dass Sie morgen oder übermorgen den Verlag müssen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick, ich werde jetzt telefonieren. Ja, tun Sie das. Ich warte im Wagen auf Sie. Waiter, the bill, please. Hallo? Hier ist Rabe, Mrs. Young. Sind Sie aber pünktlich? Notgedrungen. Ich muss gleich nach außerhalb fahren und ich möchte, bevor ich mir irgendetwas anderes vornehme, gerne wissen, wann Sie Zeit für unser Gespräch haben. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, es geht mir um Hermann. Ich verstehe Sie schon. Aber für mich ist das nicht ganz einfach. Wir können uns treffen, wo und wann Sie wollen. Hermann hat mir oft von Ihnen erzählt. Oder vielmehr gar nicht so oft, denn ich sah ihn nur noch selten. Meine Mutter und ich, wir hatten wenig von ihm und wussten gar nicht recht, was er eigentlich trieb. Ihren Namen nannte er übrigens nie. Aber er sprach von einem bestimmten Freund. Und als Sie schrieben, begriff ich, dass Sie dieser Freund waren. Ja, der war ich. Trotzdem weiß ich wenig von ihm. Kaum mehr als das, was uns damals vor allem beschäftigte. Er hat sich über vieles damals Gedanken gemacht. Nur um uns kümmerte er sich herzlich wenig. Er wollte lieber die Welt verändern. Und dann geschah das Unglück. Man hat es ja voraussehen können. Er hat auch an Sie gedacht. Gerade an Sie hat er gedacht. Ich weiß, was Sie meinen. Man hat ja seither eine Menge Dinge erfahren, die man damals noch nicht wusste. Wann also können wir uns sehen, Mrs. Young? Ich glaube, es wird nicht gehen. Morgen und übermorgen bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Dann vielleicht später. Ich kann meine Fahrt nach Edinburgh auch aufschieben. Ich kann von dort noch einmal zurückkommen. Mein Visum ist 14 Tage gültig. Sie sind aber hartnäckig, mein Lieber. Ich frage mich nur, ob das nötig ist. Warum überhaupt alle diese Dinge wieder ans Tageslicht bringen? Die Toten soll man ruhen lassen. Wir haben damals alle genug durchgemacht, als Hermann verhaftet wurde. Und danach. Ich komme zu Ihnen, wann Sie wollen. Ich hätte lediglich heute Zeit, aber da können Sie nicht. Gut, dann also heute. Aber Sie müssen doch zu Ihrem Verleger. Ihr Bruder ist mir wichtiger. Mein Gott, sie wird mir wirklich nicht los. Also hören Sie zu, bei mir zu Hause geht es nicht. Treffen wir uns also in der Stadt heute Abend um 8. Gut. Und wo? Wo wohnen Sie? In Kensington, in Bristol. Gut. Also um 8 dort in der Bar. Ich danke Ihnen, Mrs. Young. Sie werden mich finden. Auf meinem Tisch wird eine Financial Times liegen. Ich vermute, die Leute werden in die Bar nicht ausgerechnet die Financial Times mitnehmen. Gut, bis dann. Das kann doch nicht sein. Das war nicht seine Schwester. Hält sie mich für einen Betrüger, für einen Agenten? Aber sie kommt um 8 in die Bar, dann werde ich alles erfahren. Ich muss eine Financial Times kaufen. Warum weicht sie mir aus? Kann sie was dagegen haben, dass man über Hermann schreibt? Kaum, wieso auch? Dann kann sie nur was dagegen haben, dass ich das tue. Weil ich Kommunist bin? Dass sie meine Bücher gelesen hat, ist unwahrscheinlich. Und wenn sie mich für Hermanns Tod verantwortlich macht? Ich muss jetzt gehen. Darf den Mantel nicht vergessen. Goodbye, sir. Goodbye. Your coat, sir. Thanks. Und wenn sie mich für den Verräter hält? Hermann ist tot. Ich lebe. Vielleicht genügt das schon. Eines Tages wird Hermann verhaftet. Niemand sonst aus unserer Gruppe, nur er. Nein, Schluss. Ich muss überlegen, was ich Jenkins sage. Und jetzt erfährt sie, dass der einzige Freund, von dem sie weiß, noch lebt. Unsinn, alles Unsinn. Sie kommt. In 4 Stunden weiß ich mehr. Nun, alles in Ordnung. Steigen Sie ein, wir haben eine langwierige Fahrt vor uns. Der Verkehr ist enorm um diese Zeit. Was ist denn los mit Ihnen? Herr Arnold, Sie müssen mich bei Mr. Jenkins entschuldigen. Ich kann nicht mitfahren. Mein Gott, warum denn nicht? Es ist nicht zu ändern. Sie werden Mr. Jenkins vielleicht nicht mehr sprechen können. Er fährt für längere Zeit weg. Vielleicht kann ich mit seinem Vertreter... Sie können Ihren Verleger doch nicht so vor den Kopf stoßen. Andere tun, wer weiß was, um bei Jenkins veröffentlichen zu können. Ich weiß. Und es täte mir wirklich sehr leid, wenn sich das zerschlüge. Und deshalb bitte ich Sie, versuchen Sie, mich bei Mr. Jenkins zu entschuldigen. Sagen Sie ihm, dass es um eine Arbeit geht, die mir sehr am Herzen liegt. Vielleicht versteht er das. Ich will sehen. Ich weiß, wie unhöflich es ist. Aber es geht nicht anders. Nein, ich begreife Sie nicht. Was soll ich Mr. Jenkins sagen? Es ist dieser Dame wegen, ja? Ja. Es geht um Mrs. Young. Oder vielmehr um ihren Bruder, den die Nazis ermordet haben. Jahre habe ich gebraucht, um die Adresse seiner Schwester zu erfahren. Und jetzt sagt sie mir, dass er nur heute Abend Zeit für mich hat. Sicher, das verstehe ich. Aber Ihr Freund ist 30 Jahre tot, dem hilft das alles nicht mehr. Und Mr. Jenkins wartet auf Sie, um mit Ihnen Geschäfte zu erledigen. Das ist doch nicht unwichtig für Sie. Ich muss mit Mrs. Young reden. Unter allen Umständen. Die ist die einzige, die übrig geblieben ist, außer mir. Wenn ich von Hermann etwas bewahren will, brauche ich sie. Er war der beste Freund, den ich gehabt habe. Er war mein Vorbild und Lehrer. Noch heute geht es mir so, dass ich mich in schwierigen Situationen frage, wie hätte er das beurteilt, wie hätte er gehandelt? Sein Leben bekäme etwas Sinnloses, wenn er vergessen würde. Und meine Schuld wäre es, wenn es geschieht. Hat die Dame verstanden, wie wichtig das für sie ist? Sie gab sich kaum Mühe zu verbergen, dass sie mir am liebsten aus dem Weg gehen würde. Das ist mir unerklärlich. Ich denke, dass sie diese traurige Geschichte ganz einfach vergessen will. Das wollen wir doch alle. Wer kann sich das leisten, immer an die Toten denken? Sie wollen also wirklich nicht mit? Nein, es geht nicht. Tja, dann muss ich wohl losfahren. Ich werde es Mr. Jenkins schon irgendwie beibringen. So ungefähr weiß ich ja jetzt, was ich ihm sagen muss. Und auf der Fahrt habe ich noch Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht ist es am besten, ich sage ihm, dass Sie sich schon immer vorgenommen hatten, über Ihren Freund zu schreiben. Für morgen oder übermorgen werde ich etwas festzulegen versuchen. Und Ihnen wünsche ich, dass der Abend sich lohnt. Steigen Sie ein, ich fahre Sie noch schnell in Ihr Hotel zurück. Vielen Dank. Ich gehe lieber zu Fuß. Ich finde schon. Zeit habe ich ja nun genug. Also, bis morgen. Morgen früh lasse ich von mir hören. Und alles Gute. Vielen Dank, Herr Arnold. Fünf Minuten vor neun. Wenn sie bis halb zehn nicht da ist, gehe ich. Dass sie nicht interessiert ist, hat sie ja deutlich merken lassen. So deutlich, dass ich mich zum Narren mache, wenn ich noch länger hier sitze. Vielleicht ist es wirklich so, wie Arnold denkt. Oder nicht. Aber was sonst? Ich werde es erfahren. Falls sie kommt. Und wenn sie nicht kommt. Ich werde auch um 10 hier noch sitzen und warten. Was soll ich sonst tun? Zu Jenkins kann ich doch nicht mehr. Aber um 10 hier noch zu sitzen ist lächerlich. Es gibt noch eine Möglichkeit. Anrufen. Um 9:30 werde ich sie anrufen. Aber habe ich es nötig, ihr nachzulaufen? Würde ich nicht auch schreiben, wenn ich ihre Adresse nie erfahren hätte oder sie nicht mehr lebte? Ich habe Hermann doch gekannt. Seine Ansichten über viele Dinge, nicht nur über Politik. Wir machten endlose Spaziergänge, nachts. Von Steglitz bis zum Kurfürstendamm, vom Lustgarten bis Moabit. Die Räder schoben wir neben uns her. Wir sprachen über Bücher, über Mädchen, über Filme, Boxkämpfe. Auch über seine Schwester. Wir sahen uns ja oft. 2 Jahre lang fast jede Woche. Ich erinnere mich noch gut. Am Alexanderplatz in der Potsdamer Straße, im Zoo. Und an die Bank im Tiergarten. Jeder von uns hatte eine Mappe bei sich. Meine war leer. Wir wechselten unauffällig die Mappen und gingen auseinander. Unsere erste Begegnung. Wie hieß noch die kleine Kneipe? In Friedenau. Menschenleer an diesem Nachmittag. Aus dem Radio kam Marschmusik. Der Hohenfriedberger. Wie eine dröhnende Wand. Stand dazwischen dem Wirt und unserem Gespräch. Seine Stimme vergesse ich nie. Das war 34. Nein. 33. Im Sommer 33. Das ist sie. Nein. Sie muss ja viel älter sein. Viertel zehn. Waiter! Campari, please. Seine Stimme. Er sprach leise, eilend, dann wieder zögernd. Und er verband eine Menge überraschender, mir unbekannter Tatsachen zu einer Beweiskette, die etwas Schlüssiges, Unfehlbares hatte. Ich sehe ihn auch noch genau. Wenn er überlegt, um eine Frage zu beantworten, neigt er seinen schmalen Kopf zur Seite. Sein Blick scheint zerstreut zu werden, aber nur, weil er sich auf etwas Wunderbares, Entlegenes konzentriert, das er allein zu sehen vermag. Ich weiß nichts über ihn. Wir durften gar nicht voneinander wissen. Seinen Familiennamen habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Die Fotografie in der Ausstellung war schon verwischt. Ob sie weiß, wann die Aufnahme gemacht wurde? Dort lächelt er. Wenn sie kommt, werde ich ihr sagen, dieses Lächeln darf nicht vergehen. Aber sie wird nicht kommen. Ich werde sie anrufen. Werde hartnäckig auf einer Begegnung bestehen. Werde ihr sagen... Good evening, sir. Will you please come to the reception? There is a telephone call for you. Mrs. Young? Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Das macht nichts. Es ist mir wirklich unangenehm, aber ich fürchte, ich werde nicht kommen können. Ich warte gern noch eine Weile. Ich habe es mir überlegt, ich möchte nicht kommen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich ertrage Aufregungen nicht. Überhaupt, es ist so lange her, was soll das Ganze? Ich schulde es ihm. Verstehen Sie das nicht? Ich verstehe Sie durchaus. Aber ich zweifle, ob Sie mich verstehen. Mein Leben hat sich geändert. Es ist überhaupt jetzt alles anders. Ich bin froh, dass es so ist. Wenn Sie über Hermann schreiben und Ihr Buch erscheint da drüben, könnte mir das sogar noch Unannehmlichkeiten einbringen. Ich glaube, Sie machen sich da unnötig Sorgen. Wer soll Sie denn mit Hermann in Verbindung bringen, wenn Sie es nicht wollen? Es gibt eine Menge Leute, die sich mit Vorliebe um fremde Angelegenheiten kümmern. Hier wissen ziemlich viele, dass ich Deutsche bin, dass ich aus Berlin komme, wie ich als Mädchen hieß. Ich bitte Sie, Mrs. Young. Ich bin Hermanns wegen nach London gekommen. Nicht nur seinetwegen, aber vor allem seinetwegen. Es tut mir leid, wirklich aufrichtig leid. Ich habe Sympathie für Sie, obwohl Sie einer von den Leuten sind, die ständig vergangene Dinge aufrühren und die Welt nicht in Ruhe lassen können. Welche Welt meinen Sie? Vielleicht wäre es ein wenig ruhiger und vernünftiger in der Welt zugegangen, wenn es mehr solcher Leute wie Hermann gegeben hätte. Ich will nicht mit Ihnen streiten. Ich will Ihnen auch nichts ausreden, aber auf mich können Sie nicht rechnen. Warten Sie bitte. Denken Sie noch einmal nach. Es ist mein letztes Wort. Übrigens, eigentlich möchte ich es Ihnen gar nicht sagen, aber vielleicht ist es besser, wenn Sie es wissen. Als er verhaftet war, hat er nicht mehr daran geglaubt. Woran hat er nicht mehr geglaubt? Er hat nicht mehr daran geglaubt. An seine Ideen. An Ihre Ideen. Er hat eben an das Ganze nicht mehr geglaubt. Er glaubte nicht mehr, dass es sich gelohnt hatte. Ich habe ihn in der Haft noch einmal gesehen, ehe sie ihn nach Buchenwald brachten. Er hat es mir selber gesagt. Sie lügen. Jetzt haben Sie ihn zum zweiten Mal umgebracht. Werden Sie nicht pathetisch? Gute Nacht. Another Campari, please. Your Campari, please. Didn't you phone just now? There is another telephone call for you. Yeah. Ich möchte nicht, dass wir uns auf so schroffe Weise trennen. Obwohl wir uns sicher nicht verständigen könnten. Ich weiß, Leute wie Sie können normale Menschen, die die Welt nehmen, wie sie ist, nicht begreifen. Aber versuchen Sie es doch wenigstens. Und seien Sie mir nicht böse. Ich sagte vorhin, Sie hätten ihn zum zweiten Mal umgebracht. Ich habe wohl etwas übertrieben. Aber Sie haben ihn damals angezeigt. Ja. Was wissen Sie denn? Gar nichts wissen Sie mit Ihrem blödsinnigen Idealismus. Ich war 6 Jahre jünger als Hermann, aber alt genug, um begreifen zu können, was er trieb und wohin es ihn trieb. Ich wusste doch, dass nichts sonst ihn hätte abhalten können, sich mehr und mehr in diese gefährlichen Sachen zu verstricken. Er war doch mein Bruder. Ich liebte ihn. Und man sagte mir, dass er nur in Schutzhaft käme. Die Gefangenen sollten in sich gehen, hieß es, sich in die neue Gemeinschaft einfügen. Ich habe doch nicht ahnen können, dass sie ihn umbringen. Auch wollte ich nicht seinetwegen vom Studium ausgeschlossen werden. Ich wollte mir nicht mein Leben verderben lassen. Meine Mutter hat bis zu ihrem Tode nichts davon gewusst. Und er hat auch nichts geahnt, hören Sie? Hallo? So antworten Sie doch. Hallo? Hallo? Wir brachten das Hörspiel In einer dunklen Welt von Günther de Bruijn nach Motiven der gleichnamigen Erzählung von Stefan Hermlin. Die Sprecher waren Rabe Joachim Tschocke, Mrs. Young Ingeborg Meczinski, Arnold Hans-Joachim Hegewald. Musik Karl-Ernst Ortwein, Schnitt Margit Hahn, Ton Erika Schüttauf, Regie Walter Niklaus. Für mich geht es vorrangig hier um die Aufarbeitung deutscher Vergangenheit, um Schicksale und Verhaltensweisen in der Zeit des Faschismus. Nicht? Hermlin hat ja sicher eigene Erfahrungen verarbeitet. Nicht? Man erfährt, wie jemand schuldig wird, weil er glaubte, etwas Gutes zu tun und wie er nicht mehr daran erinnert werden will und wie Vergangenheit verdrängt wird. Und das ist ganz wichtig dabei, nicht wahr? Weil in der Vergangenheit eben, hüben wie drüben, Vergangenheit verdrängt wurde. Walter Niklaus inszeniert seit rund 45 Jahren Hörspiele. Eine der ersten Produktionen, bei denen er Regie führte, ist die eben gehörte. In einer dunklen Welt wurde 1965 vom DDR-Rundfunk produziert. Walter Niklaus, gebürtiger Kölner, erhielt Ende der 40er Jahre am Konservatorium in Erfurt seine Schauspielausbildung. 1964 kam er vom Theater zum Hörspiel, wie er im Gespräch mit der Dramaturgin Dagmar Schnürer erzählt. Wie gesagt, habe am Theater angefangen, nicht wahr? War dann zuletzt Oberspielleiter in Cottbus und dann am Staatstheater Schwerin Schauspieldirektor und dann an den städtischen Bühnen Erfurt Schauspieldirektor. Und da hat dann der Funk, also das Rundfunkkomitee in Berlin, angefragt, weil ich, so schon hin und wieder was für den Funk gemacht hatte und ob ich Interesse hätte, eben in Leipzig die Hörspielabteilung wieder aufzubauen. Und das erschien mir ganz reizvoll, zumal ich eben in Leipzig relativ unabhängig war. Wir gehörten zwar zur Hauptabteilung Funkdramatik Berlin, aber Leipzig war eben nicht Berlin, war ziemlich weit weg. Und das ermöglichte mir dann doch sehr viel Selbstständigkeit und dadurch habe ich dann eben weiterhin am Theater arbeiten können und beim Film und beim Synchron und etc. etc. Wir waren eine Außenstelle von der Hauptabteilung Berlin, aber bestanden nur aus Regisseuren. Außer mir waren noch 4 Regisseure da. Die Dramaturgie oder Dramaturgien, es waren ja die Hörspielabteilung, die internationale Funkdramatik, Kinderhörspiel, Krimi, so, die waren ja alle in Berlin. Wir bekamen dann, wenn man so will, von dort also die Hörspiele zugeteilt, nicht wahr? Und insofern waren wir in dieser Hinsicht von Berlin abhängig. In Berlin saß unter anderem Peter Goslicki, der 1962 als Dramaturg zum DDR-Rundfunk kam. Ich bin eigentlich ausgebildeter Theaterwissenschaftler, habe studiert in Leipzig. Und mein erstes Engagement war bei Theater der Zeit als Hilfsredakteur. Dort hat es mir aus verschiedenen Gründen nicht so sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, ich werde da verheizt. Außerdem habe ich sehr wenig verdient. 500 Mark, DDR-Mark, nach 4-5 Jahren Studium, das war mir einfach zu wenig. Meine damalige Frau arbeitete im Rundfunk und sagte, Mensch, geh doch zum Hörspiel, die machen Dramatik. Schreiben wollte ich eigentlich immer. Und so habe ich mich da beworben und bin angenommen worden. Und wurde dann allerdings nicht angestellter Schriftsteller, sondern Dramaturg. Wir hatten einen Soll als Dramaturgen. Wir mussten, ich glaube, das waren 5 Originalhörspiele im Jahr entwickeln. Und das wurde hart eingetrieben. Weil wir hatten den Literaturbedarf einfach, weil aufgrund der schlechten Valutalage mussten wir es selber bedienen, den Rundfunk. Wir konnten nicht also aus dem Vollen wirtschaften. Es gibt ja so wunderbare japanische Hörspiele aus der Bundesrepublik, aus Italien, aus Frankreich, Großbritannien. Da waren wir in den Mitteln sehr beschränkt und konnten nur wenige davon nehmen. Das heißt, wir mussten es selber machen. Wer da nicht mitzog, und das hat nichts mit Köpfchen allein zu tun, man muss das Händchen für die Autoren haben, der konnte da nicht bleiben. Es war ein ziemlicher Leistungsdruck. Obwohl wir äußerlich unglaublich frei lebten, wir mussten nicht von morgens um 8 bis 17 Uhr am Arbeitsplatz sitzen. Die Art, wie wir unseren Arbeitstag gestalteten, war weitgehend frei. Aber am Jahresende wurde hart abgerechnet. Hörspiele liefen auf Radio DDR 1, Radio DDR 2. Hörspiel lief auf DT 64. Hörspiel lief auf Deutschlandsender oder Stimme der DDR. Das hat immer, ich kann das, weiß nicht mehr wann, was, wie hieß. Also auf diesem Sender, auf 4 Sendern liefen Hörspiele. Und diese Sender hatten jeder eine eigene Intendanz und einen eigenen Apparat. Und sie saßen dann zusammen oben beim Vorsitzenden des Rundfunks im Kollegium und berieten dann, welcher Sender macht was und so weiter. Waren aber in sich selbstständige Einheiten. Und wir belieferten alle diese Sender. Eine fertige Produktion musste, wenn es um die Freigabe der Sendung handelte, nur dem verantwortlichen Leiter vorgespielt werden. Aber es hatte sich bei uns, also war so, seit ich da war und wahrscheinlich schon vorher, so üblich, dass der gesamte Mitarbeiterstab der Hörspieldramaturgie, also Regisseure und Dramaturgen, an diesem sogenannten Abhören teilnahmen und anschließend wie ein Rigorosum eine Diskussion stattfand, wo man doch also ziemlich viel Kritik immer einstecken musste. 1985 produzierten Walter Niklaus und Peter Goslicki gemeinsam das Hörspiel Franziska linke Hand oder Szenen aus einem Frauenleben nach dem unvollendeten Hauptwerk von Brigitte Reimann. Sie hören dieses Hörspiel am Sonntag, dem 25. Oktober, hier in SWR 2. Peter Goslicki und Walter Niklaus berichten von dieser Arbeit, die im Leipziger Studio realisiert wurde. Da kam der Hans Bräunlich, mit dem ich zusammenarbeitete, sagte, du, ich würde gerne das und das bearbeiten. Das ist so ein tolles Buch. Und ich sagte, ja, mir ist der Leitung vorgelegt, das war die Christa Vetter damals, ich sagte, ja, können wir machen. Es war ja so, wir belieferten die Sender nicht nur mit Originalhörspielen, sondern eine Planungsgröße war auch Bearbeitung von epischen Vorlagen. Da ist der Henri Quatre bearbeitet worden, so ist Krieg und Frieden bearbeitet worden, so ist Franziska Linkerhand bearbeitet worden. Und wir fanden die Story interessant genug, dass man sagte, nachdem das Buch schon so lange für die Leser vorliegt, würde es die Leser vielleicht doch nochmal interessieren, zu hören, was Schauspieler daraus machen. Es ist für mich ein Stück der in der DDR sogenannten Ankunftsliteratur gewesen. Da kommen Leute in einem Neubaugebiet an oder irgendwo, wo noch nichts ist und schaffen was Neues und wollen das eben richtig toll sozialistisch machen und stoßen dann an die Grenzen der Realität. Und wie sie sich durchbeißen oder nicht durchbeißen, das war das Schema, das durch diese gesamte Ankunftsliteratur ging. Und das war Franziska Linkerhand auch. Damals habe ich den Roman, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich hatte ihn gelesen natürlich und war sehr beeindruckt. Und als dann 1985 war es wohl, Hans Bräunlich, der Dramaturg, nicht wahr, daraus ein Hörspiel machte, da war ich natürlich gerne bereit, also die Regie zu übernehmen. Und mittlerweile hatte der Roman ja durch die politische Entwicklung noch an Aktualität gewonnen. Vielmehr durch die Erfahrungen, die im Laufe der Jahre der DDR-Bürger gemacht hat, nicht wahr? Denn worum geht es also im Roman und auch im Hörspiel? Nicht? Also die junge Architektin Franziska Linkerhand, die arbeitet in einem Planungsbüro einer neuen Stadt und muss erleben, wie ihre Träume von einer menschenwürdigen und kulturfördernden, ästhetisch anspruchsvollen Architektur an der von Planziffern diktierten Wirklichkeit scheitern. Nicht? Ideal und Wirklichkeit klaffen immer mehr auseinander. Ich meine, diese Franziska hat natürlich viel von Brigitte Reimann selbst, nicht? Die ja auch, also von der engagierten Idealistin, die mithelfen wollte, eine neue Gesellschaft zu gestalten, sich dann wandelte und die dann zur Skeptikerin wurde, nicht? Als sie sehen musste, dass ihre konstruktive Kritik wirkungslos blieb. Wobei ich selber als Dramaturg gerne Produktion nach Leipzig gegeben habe, weil Leipzig eine kleine Produktionsstätte war. Leipzig hatte andere Schauspieler zur Verfügung. Die kamen nach dem Theaterspielen ins Studio und lieferten ihren Text ab. Und dann wunderte man sich, nachdem eine Durststrecke vergangen war, was ein Profi doch so kann, wie der letzte Reserven abruft und obwohl total übermüdet, voll da ist. Entscheidend ist doch, wie eigentlich überall in der Kunst, dass man etwas bewirkt, dass das Wort Räume schafft für die Fantasie. Denn die Finalproduktion eines Hörspiels findet ja im Kopf des Hörers statt. Das ist ja das Einmalige sozusagen, nicht? Das gibt's nirgends sonst. Der Hörer muss mitgestalten und mitgestalten wollen. Und wenn das nicht gelingt, dann schaltet er ab, nicht? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja der Unterschied zwischen Theater und Hörspiel. Nicht? Theater findet in einem dreidimensionalen Raum statt und da gibt es dann eben Farben, da gibt es verschiedene Beleuchtungen und der Schauspieler hat eben nicht nur die Sprache, sondern hat die Mimik, die Gestik, die Motorik, die Gänge und so weiter zur Verfügung. Und im Hörspiel ist das Wort der Raum. Und wer das nicht begreift, der sollte die Finger davon lassen. Nicht? Das ist das, wo sich alles abspielt, im Wort. Und das schließt nicht aus, dass man da Zutaten hat, Musik und Geräusche und so etwas. Aber das Entscheidende ist eben, dass man sich in dem Raum Wort, das schafft den Raum, dass man sich da bewegt. Peter Gugisch war Leiter der Hörspielabteilung und später der Hauptabteilung Funkdramatik im Rundfunk der DDR. Im Rückblick auf 40 Jahre DDR-Hörspiel sagte er: Das Hörspiel galt in der DDR bis zuletzt als Ort, an dem manches möglich schien, was andernorts längst unmöglich war. Aber es war kein Refugium. Es existierte im Rahmen und in den Grenzen des sozialistischen Rundfunks. In seinem Selbstverständnis war das Hörspiel der DDR nicht affirmativ. Es verstand sich als kritischer Beitrag zum Programm, aber es war Teil dieses Programms. Und ich frage mich heute, ob es dem Agitations- und Propagandaapparat nicht eben damit ein Ansehen gab, das ihm nicht zukam. Das waren die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, unter denen wir aufgewachsen sind. Und man darf ja bei all dem nicht vergessen, dass er, wir sind beide, Gugisch und ich, eine Generation, ja DDR-Bürger nicht aus Zwang gewesen sind. Wir hätten ja abhauen können vom 13. August. Er wie ich. Das ist mit Leuten, die nach 63 geboren wurden, anders. Ob die wollten oder nicht, die mussten. Wir mussten nicht. Wir haben es bei all den schlimmen Sachen, die man auch erlebt hat, aber die Grundsubstanz, aus denen zum Beispiel Leute wie Heinrich Mann oder Eisler in die DDR kam und nicht in die Bundesrepublik ging, die hat uns da gehalten, immer mit der Hoffnung, dass die Betonköpfe eines Tages vernünftigeren Leuten Platz machen müssen. Und Manuskripte, die dazu aufgefordert hätten, die DDR abzuschaffen und uns sie aufzugeben, das Unternehmen aufzugeben, auch mit den Möglichkeiten, nicht mit den realen, mit den Möglichkeiten auch, die daran steckten, aufzugeben, die hätte ich nicht betrieben und die hätte er nicht betrieben. Unabhängig davon, auch wenn wir es hätten betreiben wollen, dass wir es nicht gedurft hätten. Also es war nicht so, dass ich mich und er sich und die Hörspielabteilung sich in diesem Lande verraten und verkauft gefühlt hätten. Das DDR-Hörspiel war ja eine Nische, in der manches möglich war, indem man es eben auf geschickte Weise umsetzte. Nicht? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Hörspiel von Bernd Schirmer, Das hölzerne Schloss. Da gab es einen König, nicht, der sich ständig von 90 Malern malen ließ, der auf die Hasenjagd ging. Und jedem war klar, dass damit Honecker gemeint war. Nicht? Und da gab es einen Turm, in dem die abgeschnittenen Zungen von unbotmäßigen Schriftstellern lagen. Nicht? Aber die Zungen redeten weiter. Und das hölzerne Schloss war zerfressen vom Holzwurm. Also da war der Wurm drin und so weiter, nicht? Und andererseits erinnere ich mich in dem Zusammenhang, das möchte ich auch sagen, auch mal an eine Sendung im RIAS, wo über solche Hörspiele gesprochen wurde und wo der provokante Satz fiel, wir sind gespannt, wie lange sich Herr Hager das gefallen lässt. Hager war der Kulturpapst im Politbüro. Und wir fanden das damals gar nicht komisch. Am kommenden Sonntag verschiebt sich der Beginn des Hörspiels auf 22.03 Uhr. In der Reihe Mauerschau zu 60 Jahren Gründung der DDR und 20 Jahren Mauerfall hören Sie am 18. Oktober Ich bin ich nach dem Buch Guten Morgen, du Schöne von Maxi Wander. Dieses Hörspiel wurde 1978 im Rundfunk der DDR urgesendet. Im Anschluss berichten die Regisseurin dieser Produktion, Barbara Plensat, und Ulrich Griebel, der Dramaturg, von ihrer damaligen Arbeit.